ich sehe nur die zu ihren Lieben. Mein Heiland gibt mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut. Das ist mein Herz, nicht an.